Transparenz für die Ohren. Herzlichen Dank dafür. Wir haben 20.40 Uhr und ich begrüße euch zur Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland. Genau. So irgendwie. Die Anzahl der Sitzungen habe ich immer noch nicht drin. Ich zähle die nächste Mal nochmal nach. Vielen Dank für die Sitzungsvorbereitung schon mal an Barco und Isan. Vielen Dank, dass ihr für das Protokoll auch da seid, Isan. Wir sind im Moment mit drei Vorstandsmitgliedern nicht beschlussfähig. Es sind allerdings noch zwei im Anflug, die sich wegen anderer Jobs, die sie noch machen, verspäten. Wir haben auch im Moment nichts zu beschließen. Also machen wir einfach mal weiter. Doch, beschließen. Die Tagesordnung. Hilfe. Entschuldigung, Isan, du wolltest? Ja, es gibt auch Anträge, also es gibt durchaus was zu beschließen. Ja, noch nicht, meine ich, Entschuldigung. Also klar, irgendwann später schon. Und das erste wäre die Tagesordnung, weil die so beschließen. Ich habe unten bei Sonstiges einiges noch eingetragen. Ich würde sagen, dann machen wir ohne Beschluss der Tagesordnung trotzdem im Verlauf einfach mal weiter, wie es vorbereitet ist. Es sei denn, jemand hat jetzt Einwände. Das sehe und höre ich nicht. Das Protokoll müssen wir dann gleich auch nochmal, wenn wir mehr sind, nochmal ansprechen. Bitte erinnert mich dran. So, dann kann man mal Berichte des Landesvorstands. Was haben wir gemacht die letzten 14 Tage? Außer Karneval gefeiert, kann ich ja sagen, dass ich zur Karnevalszeit, also zumindest jetzt Samstag, Sonntag, in Tutzing am Starnberger See war, bei einer Tagung. Digital Courage hieß die. Da ging es darum, die sogenannte Zivilgesellschaft und die Digitalisierung. Wie verträgt sich das? Wo sind die Probleme? War sehr interessant. Ich hatte eine Panel-Diskussion mit D64, dem SPD-nahen Verein aus Berlin und der DigiGES. Näheres dazu gibt's unter dem Link zu sehen. Dann war ich letzten Sonntag am Bündnistreffen Polizeigesetz abschaffen. Das Bündnis, was letztes Jahr die Demos hier durchgeführt hat gegen Polizeigesetz NRW. Das existiert ja nach wie vor, Gott sei Dank. Und bei dem Bündnistreffen, wo wir Piraten auch noch natürlich dabei sind, ging es unter anderem darum, wie wird weitergemacht. Und es waren eine Menge Leute da. Und weitermachen werden wir unter anderem damit, dass wir die Anwendung des Polizeigesetzes transparent machen, sprich Fälle sammeln, die unter der neuen Rechtsnorm durchgeführt werden, wie zum Beispiel das Wegsperren der Ambi-Aktivisten, weil sie die Fingerabdrücke nicht nehmen konnten, sowas. Das kommt alles auf die Webseite von der von Polizeigesetz abschaffen, also der Demo-Webseite und diverses andere mehr. Und ich habe dazu unten unter Sonstiges auch noch einen Punkt und erzähle da noch was dazu. Und dann halt Orga-Kram und natürlich selbst Internet-Demo organisieren. Dazu unten bei Sonstiges auch noch mehr. Das war es im Moment von mir. Tatjana ist nicht da. Bali, möchtest du was erzählen? Ja, ich habe nicht ganz so viel gemacht, weil ich mich derzeit ja auch im Urlaub befinde. Diverse Mumble-Sitzungen habe ich teilweise besucht, aber nicht so lange. Ein bisschen RT gemacht, obwohl ja, doch schon einiges. Christian war fleißiger. Hauptsächlich habe ich jetzt allein heute 4-5 Stunden STI-Demo in Bielefeld gemacht. STI kommen wir später noch zu. Deswegen, das soll für heute reichen und ab morgen dann BPT halt. Ja, danke, dass du im Urlaub überhaupt was gemacht hast. Soll ja nicht sein eigentlich. Gibt es Fragen? Das habe ich gerade gar nicht gefragt. Deswegen frage ich jetzt doppelt. Ja, genau. Frag für uns beide mit. Bitte gerne fragen. Gibt es gerade nicht, aber wir haben ja inhaltliche Punkte gleich nochmal. Dann springen wir direkt zu Christian. Ja. In den letzten Tagen habe ich mich ein bisschen rar gemacht, habe aber trotzdem im Hintergrund halt Tickets sortiert und bearbeitet, was ja Pflichtprogramm ist und sein muss. Zusätzlich bin ich halt ein bisschen mit GMM-Vorbereitung ja für Duisburg halt Geschäftsorganisator und habe mit AG Drogen und Suchtpolitik haben wir in Dortmund eine Cannabis-Messe, dort haben wir ja einen Infostand und habe ich mich mit dem Andreas kurz geschlossen, wie ich da am besten zwischen dem eigenen GMM und dann halt der Messe in Dortmund da helfen kann. Okay, danke dafür. Ja, ich habe sogar direkt eine Frage von Kollegen zu Kollegen. Bitte. Könntest du die Termine der drei für uns wichtigen Messen hier bei uns unter Termine mit einfügen? Wärst du so nett? Ich habe sie selber gestern mitbekommen, aber vielleicht findest du das Patch schneller als ich. Mit drei meinst du die Cannabis-Messe und die GMMs, die hier im Ruhrgebiet stattfinden und? Ja, alles, was NRW bezogen. Also Dortmund, Düsseldorf und Köln, ne, glaube ich. Die. Oder Duisburg auch. Also wäre ja, schön. In Nordrhein-Westfalen, da sind viele Städte, die da ziehen. Da gibt es einige. 10, 12 Stück würden mir jetzt, glaube ich, spontan sogar direkt einfallen. Ja, also ich meinte, es geht ja auch um Beteiligung in Dortmund zum Beispiel. Ne? Als Beispiel, als größte, wo wir auch, glaube ich, mit dem Stand vertreten sein wollen oder werden. Oder das ist die Bundes-AG. Ich weiß es nicht genau. Ich war gestern nicht lange genug da. Alles gut. Okay, dann mache ich das mal. Danke dir. Hallo, Elder. Ja, schönen guten Abend. Genau, hallo, Elder. Ganz kurz zu den Terminen. Also ich würde tatsächlich nur die eintragen, wo wir einen Stand haben. Und ansonsten halt einen Link, wo dann sicherlich noch eine Menge andere gesammelt sind auf irgendeiner Übersichtsseite. Entschuldigung, aber jetzt Elder, bitte. Ja, ich hatte jetzt gerade nichts. Ja, schönen guten Abend euch allen. Das war, glaube ich, das, was... entschuldige ein bisschen meine Verspätung. Also die Jahreshauptversammlung der Nierenkranken haben ein bisschen länger gedauert. Deswegen ein bisschen später dran, aber wir sind da. Okay, dann kommt mal an. Wir gehen gleich, wenn Bernd da ist, nochmal das Thema Beschlussfähigkeit und Protokoll durch. Machen jetzt dann mit Termin weiter. Sollen wir die vorlesen? Ich glaube, ein bisschen lesen können wir ja machen, sollten wir auch. Ganz kurz, was nicht draufsteht, ist morgen natürlich Fridays for Future. Sehr groß, denke ich mal, wird das werden. Und direkt im Anschluss der Bundesparteitag in Nürnberg. Und natürlich dann nächste Woche Samstag der große Demo-Tag, Artikel 13, Selfie Internet. Ich glaube, für den 16. ist auch in Nürnberg auch nochmal was geplant. Ich denke mal, das könnten wir als Rahmenprogramm zum BPT mit dazu packen. Ich versuche da gleich mal einen Link dazu zu kriegen. Augenblick. Das steht auf der Seite vom BPT und könnte auch gut da stehen bleiben. Weil ich glaube nicht, dass wir das hier im Vorstand NRW so besprechen müssen. Der Link BPT ist ja da. Danke aber für den Hinweis. Ich habe noch ein paar neue Termine eingetragen, die bisher noch nicht drin standen. Und zwar ist der 19.05. ist noch ein bisschen weg. Das ist das Thema Europa für alle, eine Woche vor der Europawahl. Ist eine Demo, die auch vom Piraten-Bundesverband schon unterstützt wird, wo dann in mehreren Städten in Deutschland Demos geben wird, hauptsächlich gegen rechts. Link ist vorhanden, guckt da mal rein. Und hier in Nordrhein-Westfalen ist die Demo in Köln, Deutzer Werft. So, dann ein Termin, auf den ich gleich auch nochmal zurückkomme bei Sonstiges, nämlich der 16.06., drei Wochen nach der Europawahl. Endgültige Abschaltung der Pads. Es gibt dazu gleich nochmal. Also das ist nur als Termin hier. Und natürlich dann schon mal ein Hinweis auf den August, die Gamescom. Da wollte ich unter Sonstiges auch noch ein paar Worte drüber verlieren. Soweit die Termine und die neuen Termine. Ich glaube, Mariana March Anfang Mai steht jetzt auch drin. Wunderbar, Dankeschön dafür. Workflow seit der letzten Sitzung. Helder, dein Spezialgebiet. Ja, ich habe derzeit noch keine Änderungen, die mir bekannt sind, die ich hier weitergeben kann. Ich weiß aber, dass bald welche erfolgen werden können. Also da kann noch was kommen, aber dazu dann, wenn es soweit ist. Gut, da sind wir ja auf jeden Fall alle gespannt drauf. Nicht ganz besonders. Dann darf ich Tatjana und Bernd begrüßen. Hervorragend, wir sind zu sechst. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Schönen guten Abend. Hi. Jo, guten Abend. So, damit springen wir dann mal zurück auf den Punkt Beschlussfähigkeit. Die stelle ich dann jetzt mal fest. Das ist Zeile 28. Danke für die Änderung schon. Und dann wollen wir auch mal nochmal offiziell die Tagesordnung beschließen. Hinweis, es gibt eine Menge oder es gibt Anträge, die größte Teil ist schon abgestimmt und es gibt ein paar Ergänzungen von mir bei Sonstiges. Das ist ganz am Ende. Hat jemand Einwände gegen die Tagesordnung oder Ergänzungen oder sonstiges. Wenn ich Ja sage, wie viele Stunden kostet das? Nur Peitschenhiebe, keine Zeit. Ja, keine Einwände. Okay, dann haben wir die einstimmig angenommen, danke. Protokoll, was wieder sehr gut gemacht wurde, habt ihr ja sicherlich auch alle gelesen. Vom letzten Mal, vom 28. Gibt es da Ergänzungen, Einwände oder sonstiges? Das höre ich nicht, dann ist es auch einstimmig angenommen. Vielen Dank. Gut, dann springen wir jetzt zu den Anträgen. Das heißt, wir sind in Zeile 117. Muss ich mich selber mal kurz orientieren. Während du dich orientierst, frage ich zum Stand des Schreibens der Tagesordnung. War das noch nicht im Umlauf abgeschlossen? Haben wir das nicht schon längst im Umlauf beschlossen bis jetzt? Ich meine alles ab, so meine ich. Ich müsste nochmal, suche mir das gleich nochmal raus. Normalerweise gilt immer 16 Uhr mittwochs. Und was dann noch nicht abgestimmt wurde, kommt in die Sitzungskommission. Ja, ich weiß. Wir waren etwas langsam. Vielleicht. Ja gut, aber die sind ja dann im Prinzip auch schon bekannt und dann können wir da relativ schnell eigentlich mit umgehen. Also das ist ein Finanzantrag Nummer 317513, Finanzantrag des VKV Recklinghausen. Und zwar geht es da, da hatte ich mich auch schon nachgefragt, um 38 Euro für zwei Schlösser, um Anhängestützen, Anhängestützen von einem Anhänger, der auch vom VKV schon angeschafft wurde und die geklaut wurden, die von der Versicherung ersetzt werden, um die halt in Zukunft besser zu schützen. 38 Euro möchte der VKV aus seinem Budget da ausgeben. Und da der Anhänger schon dem VKV gehört, denke ich mal, ist das eine sinnvolle Investition. Und wer dafür? Ich merke an, im Umlauf haben es nur 4 Leute geschafft. Balli, Christian, Ralf und Frank haben dafür gestimmt. Mehr Stimmen gab es noch und das war noch nicht einheitlich. Deswegen steht es auch noch hier. Und der Bernd hat eine Wortmeldung dazu. Ja, ich habe 2 Fragen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist von der Versicherung bereits ersetzt worden, oder was? Nein, die geklauten Anhängerstützen sind ersetzt worden. Und für die neuen Anhängerstützen geht es jetzt um 2 Schlösser, damit die nicht nochmal geklaut werden. Ah, okay, alles klar. Ja, ja, gut, okay. Dann habe ich aber, ist der Yoshi da? Nee, ist er nicht, ne? Schade. Ja, wir haben 2 andere Recklinghäuser hier. Darf ich trotzdem was dazu sagen? Dieser Anhänger ist schön bunt mit Piraten. Ich weiß das doch. Du kennst das Ding. Weiß ich doch alles. Ich wollte das Einzige, was mich nur interessiert dabei, wir hatten damals darüber diskutiert, als der beschafft werden sollte und dann auch beschafft wurde. Was mich jetzt einfach mal interessiert, weil bei der Gelegenheit kommen dann solche Fragen dann halt auch dann immer mal wieder hoch. Was passiert denn so eigentlich das ganze Jahr mit dem Anhänger? Steht der irgendwo an der Straße oder wird der genutzt? Wie häufig? Ja, wenn er nicht im Einsatz ist, was jetzt eigentlich immer bei Infoständen, also bei jeglichem Infostand immer ist, auch teilweise bei denen, die im Umkreis auch stattfinden, da wird er halt beladen mit einem möglichen Material und dann fährt er halt in der Gegend rum. Wenn er halt nicht benutzt wird, dann steht er tatsächlich am Straßenrand. Und zwar immer an verschiedenen Stellen, da guckt sich der Yoshi immer ein paar Ecken aus, bei denen er auch wirklich dann auch sichtbar steht, dass er eben dann auch gesehen werden kann. Deswegen haben wir uns ja auch für die ganze Werbegeschichte da auch gemacht. Was bei mir nicht funktioniert, das haben wir auch schon rausgefunden, ist die Stadt Recklinghausen selbst, weil die uns das verweigert, den da abzustellen, weil es Wahlwerbung sein könnte. Das ist aber inzwischen in Mahl in der Stadt zum Beispiel, ist das im Moment noch im Gespräch, dass es geprüft werden sollte. Und so wie es ausschaut, hat die Prüfung da wohl ergeben, dass es keine Wahlwerbung ist. Da sind wir noch ein bisschen im Streit. Mal sehen. Ja, das sind in der Regel sind das weniger die Stadtverwaltungen als oftmals die anderen Parteien, die Stadtverwaltung dann darauf aufmerksam machen und die dann eher ein Problem damit haben. Und so geht das dann meist. Aber das finde ich gut. Also wunderbar, sehr gut. Das freut mich sehr und ja, alles gut. Also nicht, dass jetzt die Stadtverwaltung sich darüber aufregt, sondern dass da eben so oft eingesetzt wird natürlich. Ich war schon kurz, ne? Ja, dann gib doch mal deine Stimme dazu ab. Ach so, ja, ja, gerne, sehr gerne. Mit welcher Aussage? Ja, ja, dafür natürlich, logischerweise. Okay, ja, dann haben wir ja doch alle jetzt zusammen, oder? Fehlt ja noch einer. Ja, da das jetzt hier in der Sitzung ist, müssen wir, glaube ich, das hier einmal abstimmen. Na gut, okay, dann machen wir nochmal von oben runter. Bitte schön. Noch eine Frage, die habe ich jetzt, ist mir hinten runtergefallen. In dem Antrag steht es, glaube ich, ich würde es gerne nochmal deutlich machen. Das heißt, es sind jetzt keine beweglichen Teile mehr, die irgendwie abschraubbar wären oder die nicht gesichert werden. Also nach menschlichem Ermessen kann jetzt quasi nichts mehr geklaut werden. So die Hoffnung, aber ich glaube, man findet immer irgendwas, was da irgendwie geklaut werden könnte. Aber wir haben jetzt, also wir haben sogar das Kennzeichen haben wir jetzt festgeklebt. Also selbst das sollte nicht mehr geklaut werden, weil das ist uns ja auch schon zweimal geklaut worden. Als nächstes ist dann die Plane weg oder der ganze Hänger? Selbst der ist gesichert. Also der Hänger ist, also den mitzunehmen, weil der hat tatsächlich eine Kralle, der hat einen Deichselschutz da dran. Also ich glaube, man nimmt sich lieber die Anhänger, die drumherum stehen, als unseren. Okay, dann würde ich trotzdem bitten, Bali nochmal deine Stimme abzugeben. Ja, dafür, klar. Wie da im Mumble angegeben, in der Reihenfolge, Christian? Ich stimme auch dafür. Dafür? Auch dafür. Okay, Bernd hat schon und ich nochmal. Das könnte die Stimme beanspruchen. Tatjana, bitte. Ja, ich unterstütze das weiterhin. Schön. Dann ist es angenommen. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Antrag. Wieder ein Finanzantrag, Zeile 150 und die Nummer ist 317513. Finanzantrag aus dem Budget des Kreises Warendorf und zwar Europawahlplakate. Da haben sich drei Leute gefunden, den Antrag zu stellen und sie möchten gerne Plakate bestellen und dann auch aufhängen, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Frank, du hast die falsche Ticketnummer verlesen. Korrigierst du das bitte nochmal? Okay, 317513 lese ich. Nee, 317530 steht bei mir. 513 ist Recklinghausen. Ja, Entschuldigung, ich gucke eigentlich auf 530 und lese was anderes. Warum, weiß ich auch nicht. Du hast recht. Also nochmal, 317530 steht da und lese ich auch jetzt. Ja, der Antrag ist, glaube ich, selbsterklärend. Und ich bedanke mich vorab für die Organisation und fürs Aufhängen und natürlich auch wieder fürs Abhängen, was natürlich selbstverständlich ist. Dann machen wir kurz die Abfrage. Wenn es dazu keine Fragen gibt, Wortmeldung. Ja, bitteschön. Ja, keine Frage, aber eine Wortmeldung, weil es gerade hier reinpasst. Und zwar, ich bin ein bisschen später gekommen, ich habe aber etwas weiter oben, nämlich da, wo Zahlen und Statistik sind, ein Google Docs-Link hinterlegt, unter dem ihr die aktuellen, das sollte auch für jedermann lesbar sein, unter dem ihr die aktuellen VKV-Kontostände findet. Das ist etwas einfacher, als das permanent in diese Tabelle, in dieses Pad einzuarbeiten. Das geht wesentlich schneller und von daher aktuelle Kontostände sehe ich mal zu, dass wir die jetzt tatsächlich bei jeder Vorstandssitzung kriegen, weil wegen Europawahlkampf logischerweise ist da der Bedarf zu wissen, was man noch an Budget zur Verfügung hat, natürlich wesentlich mehr gegeben als, sage ich mal, sonst übers Jahr. Deswegen bitte oben den Link anklicken für die aktuellen VKV-Kontostände. Ansonsten zum Antrag selber habe ich keine Fragen. Ich wollte das nur an der Stelle erwähnt haben. Danke. Ja, vielen Dank auch für die Info. Dann machen wir trotzdem schnell die Reihe durch. Bali? Steht drin, ja. Christian? Jawohl. Elia? Dafür. Auch dafür. Bernd hat schon geschrieben. Du sagst nicht mehr. Okay, Tatjana? Dafür. Dann ist auch das einstimmig angenommen. Wunderbar. Nächster Antrag ist wieder ein Finanzantrag und zwar in Zeile 172, die Nummer 318586, Finanzantrag des VKV Hamm. Und wie soll es anders sein? Es geht auch um Europawahlkampf und E-Shop-Plakate. Und der Baldi. Ja, ich habe nur den Hinweis, das wurde ja auch geschrieben in der Beitragsbegründung, Hamm besteht derzeit wirklich nur noch aus zwei Personen, die dort in irgendeiner Form aktiv sind. Deswegen ist hier die Ausnahme gestattet, weil wir sonst immer zwei Unterstützer fordern, dass ein Unterstützer ausreicht. Und wir unterstützen das mit. Und danke. Ja, oder ich oder wer auch immer. Genau, und dass Sie auch noch weitere Hilfe finden, davon bin ich überzeugt. Aber dann geht das jetzt hier mit zwei Piraten natürlich in Ordnung. Ja, bitte. Ja, der Unterstützer Martin ist aber nicht der Martin Kestius, der zu irgendwelchen Gründen, was auch immer für welche Gründe der hat, gegangen sein soll, wie auch immer. Das sind zwei unterschiedliche Personen, oder wie? Das sind zwei unterschiedliche Martins. Ja, und welche Gründe? Was für Gründe denn? Hä? Grüne. Ach so. Es gibt grüne Gründe. Ja, doof, dass die Piraten jetzt wieder im Aufwind sind, ne? Also, doof für ihn. Ja, da haben wir bei der Liste der neuen Mitglieder, kommt ja später, auch ein paar schöne Fälle. Aber alles gut. Die haben wir aber im nicht öffentlichen Teil. Ist das so klar? Ach, Entschuldigung, da ist was im Sprechenraum. Gar nicht hingeguckt. Dann holt bitte. Ich kenne ja, die haben einen sehr lange da. Entschuldigung, dann ist nun alles zurück. Marco, bitte. Sag mal, was ich gesehen habe. Dankeschön. Bei der Regelung, dass dann nur zwei aktive Piraten sind, sind wir früher immer so verfahren, dass dann einer vom Vorstand sich tatsächlich auch als Unterstützer eingetragen hat, damit das auch für die Schatzmeisterei dann soweit okay ist. Okay, danke für den Hinweis. Wally, du erklärst dich bereit? Ja, ich hatte das ja schon geschrieben. Wenn der dritte und der Unterstützer, dann trage ich mich als Unterstützer mit ein und das mache ich gerne. Okay, dann danke dafür und auch danke, Marco, für den Hinweis. Und dann jetzt deine Wort, bitte. Ja, also ich beobachte ja, haben noch so ein bisschen, ich lese auf der Liste mit, dieser Martin Cashes, der ist tatsächlich zu den Grünen gegangen. Und der Martin, der da jetzt der Unterstützer ist, ist ein anderer Martin. Da gab es zwei Martins, jetzt gibt es nur noch einen Namen. Okay, dann ist das auch noch bestätigt. Danke dafür. Und du hilfst sicherlich auch beim Aufhängen der Plakate, gehe ich mal von aus. Danke schon mal. So, dann waren das die offenen Anträge. Da hat man ansonsten eine ganze Menge Umlaufbeschlüsse. Muss doch abstimmen. Ach, mein Gott, ich wollte jetzt schneller sein. Okay, dann bitte, Buggy. Also, entweder machen wir das mit dem kurz, dass es jeder sagt, oder wir machen es nur rein schriftlich. Ich würde sagen, da wir ja eine Aufzeichnung machen, sagt kurz jeder automatisch in der Reihenfolge dafür, ohne dass ich jetzt nochmal aufrufe. Buggy, bitte. Dafür. Dafür. Dafür. Ich auch dafür. Dafür. Der Bernd wird das irgendwann auch merken. Was? Hat sich eingetragen. Ich bin aber dafür. Einstimmig. Entschuldigung. Alles gut. Okay, dann sind wir aber jetzt damit durch, auch einstimmig angenommen. Vielen Dank und viel Erfolg mit den Plakaten. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, bitte, Marco. Da steht in dem Antrag drin, die Rechnung soll vorab direkt vom Landesverband beglichen werden. Kriegen die trotzdem die Standardantwort, wie sie mit P-Shop umzugehen haben, oder ist das irgendwie jetzt eine Ausnahme hier? Ich denke mal, das ist die umständliche Formulierung, das ist ein VKV, der ja gar keine Rechnung bekommt, sondern das wird ja direkt an den Landesvorstand berechnet. Ich denke, das hatten die im Kopf, als sie das geschrieben haben. Also Standardvorgehen, würde ich sagen. Alles klar, danke. So, dann jetzt die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung. Da bitte ich nochmal um Verfahrenshinweis. Lesen wir die vor, die Nummern, oder verweisen wir da jetzt aufs Pad, weil die sind ja abgeschlossen? Ja, wir erwähnen die Nummern vielleicht nicht, aber wir erwähnen welcher Ort. Wir können es ja gerade runterrattern und vorlesen. Ich würde mich dazu eher bereit erklären. Also nur Ort, VKV, Summe und Beschluss. Für die Aufnahme brauchen wir auch die Nummer. Dann bekommst du auch die Nummer. Also ich würde mich beraten. Dann würde ich vorschlagen, Nummer, welcher VKV und den Beschluss und fertig. Ja. Bitte, danke. Ja, das mache ich, dann kannst du dich vorbereiten. Also, Ticketnummer 316620, Finanzantrag VKV Mettmann. Die haben beantragt 862,11 Euro aus dem Budget des VKV für die Plakatbestellung für die U19, wie die nachfolgenden wahrscheinlich auch. Das war einstimmig im Umlauf beschlossen. Dann haben wir Ticketnummer 316637, VKV Solinger Piraten. Auch da ging es um Plakatierung EU-Wahlkampf in Höhe von 234,10 Euro. Auch das ist einstimmig im Umlauf beschlossen. Dann kamen wir Antrag RT316640, P-Shop-Bestellung für den 1. Mai. Also mal nicht EU-Wahlkampf. Recklinghausen, VKV Recklinghausen war das, glaube ich. Ja. In Höhe von 422,20. Wenn ich so durchscrolle, ist auch das ohne Gegenstimme beschlossen. Finanzmittelantrag Save Your Internet, das war ich selbst für Bielefeld. In Höhe von maximal 238 Euro für die Tonanlage. Auch das ist ohne meine Stimme einstimmig beschlossen. Ticketnummer habe ich gesagt, 316980. War für ein KV. Nur, dass ihr, könnt ihr mich gleich nochmal zurückfragen, warum. Wir haben das Ticket 317349, No-Tracking-Initiative. Das ist allgemein für NRW gestellt, wenn ich richtig bin. Also nicht für einen VKV oder ähnliches, sondern die Unterstützung. Also ich sage nochmal, also es wurde beantragt im Online-Angebot, Blog-Webseite des Landesverbands NRW, der Piratenpartei, auf die Nutzung von Diensten verzichtet wird, die Nutzer-Tracking anwenden. Da haben wir einen Hauptverantwortlichen, das ist der Frank. Und unter den Bedingungen haben wir das, glaube ich, auch einstimmig beschlossen. Ticketnummer 317349, dass wir diese Initiative unterstützen. Also Umsatzbeauftragter ist Frank. Ticketnummer 317364, Finanzantrag Plakate für EU-Wahl. VKV Oberhausen in Höhe von 1.181 Euro für die Bestellung von Plakaten. Auch das ist im Umlauf einstimmig beschlossen. Ticketnummer 317505, Demomaterial für die Demos am 23. März. Das war der VKV Neuss. In Höhe von, jetzt habe ich die Summe nicht, 200,38 Euro. Auch das ist einstimmig beschlossen im Umlauf. Mal einen Schluck trinken. Ticketnummer 318032, NRW Technik BPT. Da ging es darum, um die Erlaubnis zu fragen, dass Technik des im Besitz des Landesverbandes jetzt für den kommenden BPT genutzt werden darf. Danke der Nachfrage, es darf einstimmig beschlossen. Ticketnummer 318292, Finanzantrag für Wahlwerbung im VKV Viersen. Da ging es auch wieder um Hohlkammerplakate und so weiter im Wert von 300 Euro maximal. Auch das haben wir im Umlauf gerne beschlossen. VKV Viersen, 318292 war das Ticket. Ich glaube, da wird noch ein Umsetzungsbeauftragter gebraucht, wenn ich das nicht gelesen habe. Da haben wir noch Probleme. Kein Zugang zum Zentraleinkauf, richtig? Also wir haben das Geld bewilligt, aber Umsetzungsbeauftragter wäre dafür. Wer würde sich denn dafür bereit erklären? Das müssen wir gleich noch gerade mal klären. Viersen, wer ist am nächsten dran, wer möchte? Ich habe mit denen in Viersen habe ich die Bestellung sogar noch gemacht. Also ich würde mich da auch bereit erklären, ein Umsetzungsbeauftragter zu werden. Sehr schön, danke Elda für den Hinweis und damit bist du's. Das waren die Sachen, die ich vorzulesen hatte. Dankeschön. Ja, Walli, herzlichen Dank dafür. Dann hatten wir noch ein paar andere Umlaufbeschlüsse und da ist die Vakuumspeicher noch, möchte dazu gerne was sagen. Ja, ihr habt nebenbei auch noch 25 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen in den letzten 4 Tagen. Die sind alle im Wiki. Ich wollte die jetzt nur nicht ins Patch bringen, weil so ab Zeile 1000 wird das sehr langsam. Ja, waren es nicht 26 sogar? Das kann sein. Ich könnte sie nochmal durchzählen. Ja, aber ich kann auch einfach hier die Wiki-Seite mit den Umläufen hier einmal reinposten. Es kommt dann hinterher auch ins Protokoll. Ich wollte es nur nicht ins Pad packen. Vielen Dank dafür und das sind auf jeden Fall sehr, sehr erfreuliche Zahlen. Und darf ich hier gerade in die Grätschen? Also es sind super erfreuliche Zahlen für NRW. Was mich wundert, dass das alles nur quasi Ruhrgebiet und Rheinland ist. Ich glaube, ich muss mal hier bei mir ein bisschen mehr tun. Aber es wird ja auch bundesweit davon gesprochen, dass es eine Welle gibt aufgrund der Demos, zu dessen Thema wir gleich kommen. Genau. Ich wollte mich an der Stelle mal fürs Backoffice oder beim Backoffice bedanken, bei denen, die vielleicht zuhören oder die es mitgeteilt bekommen, weil für die ist das natürlich auch eine ganze Menge Arbeit, dann die Begrüßungspakete zu machen. Ich hoffe, da ist jetzt auch genug da. Wie gesagt, das waren jetzt gerade nur NRW. Woanders sind ja auch ganz viele da. Also vielen Dank an die Menschen im Hintergrund, die die neuen Mitglieder begrüßen. Und natürlich gehen auch noch die Infos an die KVs, dass die dann halt gegebenenfalls auch nochmal die Mitglieder begrüßen können. So, das war der Punkt. Und dann kommen wir jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, schon zu dem ominösen Punkt Sonstiges, wo noch eine ganze Menge andere Sachen stehen. Und da widerspricht mir keiner, dann machen wir das so, Das wäre dann die Zeile 562 im PET. Erst nochmal der Hinweis, eingangs schon erwähnt, dass die PETs nun endgültig, also die PETs, die zum November schon mal abgeschaltet werden sollten, dann zum März und jetzt aber am 16.06. Ich denke, den Termin kann man durchaus ernst nehmen, da der Bund schon sehr viel auf CryptPet arbeitet und wir hier in NRW uns auch demnächst nochmal, also im Mai spätestens, mit der Umsetzung auf CryptPet beschäftigen werden, auch für die Vorstandssitzungen hier. Der Hinweis noch, dass diejenigen, die ein PET betreuen, noch extra Hinweise bekommen von der Bundes-IT, was sie zu tun haben, und wie halt gesichert wird und wie der Umgang mit CryptPet abläuft. Und dann noch ein Technikhinweis, Thema Tor. Tor-Server, Piraten, läuft wieder gut. Vor dem Hintergrund besonders wichtig, dass morgen im Bundesrat ein Antrag von unserem Bundesland NRW leider eingebracht wird, also von der Landesregierung hier im Bundesrat. Die bösen Tor-Server, weil man könnte ja damit kriminelle Dinge machen, zu verbieten. Nicht jetzt konkret benannt Tor-Server, sondern alles technische, netzwerktechnische, was dazu geeignet ist, Straftaten durchzuführen. Ein völlig unmöglicher Gesetzesvorschlag, den wir da machen. Wir werden morgen um die Zeit wissen, wie der Bundesrat damit umgegangen ist. Entweder lehnen sie es ab, weil es untauglich ist und blödsinnig, oder sie beschließen tatsächlich, dass das Ding in den Bundestag eingebracht wird. Und dann wird es da, denke ich mal, im Rahmen einer Anhörung oder sonstigem halt auseinandergenommen, weil es ist wirklich ein unmöglicher Gesetzesvorschlag. Und ich bitte euch nochmal genau auch den Tor-Server hier euch anzugucken und dann gegebenenfalls auch gerne zu benutzen. Und eine Wortmeldung von Bernd. Nee, deine Wort war früher. Entschuldigung, ich habe gesehen, das Klicken, ich bin auf das Klicken geeicht. Deine Wort, dann bitte. Ihr könntet mal den Reul und den Laschet fragen, ob die Polizei in Lübden vielleicht einen Tor-Server betrieben hat. Ja, können wir machen. Ich gucke jetzt gerade bei den Zuhörern, also zumindest sind sie nicht mit Real Name hier, aber falls sie unter verdecktem Namen sind, können sie gerne jetzt mal in den Sprechenraum kommen. Jetzt war aber dann zuerst der Bernd dran und dann kommst du. Ja, nur weil ich das, weil es gerade an mir vorbeigerauscht, kuriose Antrag in der Tat. Sag gerade nochmal, von wem der eingebracht wurde, also wer den verbrochen hat. Die Landesregierung NRW. Das sind die im Bundesrat antragsberechtigt sind. Das ist die Ländervertretung, also da sind halt die Ländervertretungen. Die Landesregierung macht das, NRW macht das zusammen mit Hessen. Also auch sehr spannend, eine CDU-FDP mit einer CDU-Grünen-Regierung bringt halt zusammen ein Gesetz ein, mit dem sie halt das Darknet austrocknen wollen. Völlig untauglich, wie gesagt. Das Ganze hat ein bisschen Hintergrund. Es tauchte hier im Herbst, war das, weiß nicht mehr genau das Datum, ein sehr seltsamer Antrag der CDU im Landtag auf, wo die sagen wollten oder gesagt haben, ja, man muss jetzt irgendwas im Internet machen, das muss irgendwie sicherer werden. Also ich habe den Text jetzt gerade nicht vor der Nase, weil das war sehr, sehr skurril. Da wurde auch nicht viel drüber geredet, weil er von der CDU eingebracht wurde, wurde das natürlich einfach angenommen, ist ja klar, CDU, FDP haben die Mehrheit. Und es hatte aber keine Auswirkungen für NRW, sondern Gegenstand dieses Antrags war schon ein quasi Auftrag an die Landesregierung, etwas in Berlin vorzuschlagen. So macht man das halt, wenn man halt hier die Mehrheit hat, ne? So über den Landtag, kann man sagen, ja, der Landtag hat uns beauftragt und jetzt bringen sie das halt in Berlin ein. Wie gesagt, es wird ja auch in der Fachpresse, auch CT und ja auch Patrick hat eine super PM dazu geschrieben, die, weiß gar nicht, ich glaube schon raus ist, oder für morgen kommt, die das Ding in der Luft zerreißt. Das ist wirklich schlechte Gesetzgebung, so wie man es von der Landesregierung NRW erwartet, die halt einfach überhaupt keine Ahnung vom Internet hat und auch nicht von den Sicherungen oder Cybersicherheit, ich nenne mal diesen Scheißbegriff. Okay, dann haben wir jetzt eine Wortmeldung. Ich glaube zuerst Bernd und dann Lisa. Und dann ich war gerade durch, der Reinhard ist im Sprechenraum, dann Isan. Dann bitte, Reinhard. Ich höre dich nicht. Man hört ihn nicht. Nee, den Mund sieht man, aber man hört nichts. Vielleicht nochmal das Mikro checken. Okay, dann Isan. Ich würde nur darauf hinweisen, der Artikel ist heute auf der Bundesseite rausgekommen. Dankeschön. Dann setzen wir gleich noch einen Link rein. Ah, ich wusste, das geht ganz schnell, danke. Okay, dann jetzt wieder Konzentration. Wolltest du mich nur darauf hinweisen, Bernd, oder war das eine Wortmeldung? Was, Wortmeldung? Nein, ich habe keine Wortmeldung. Okay, dann ist das alt, was da steht. Dann jetzt, oh ja, du warst schon vorher dran. Ne? Ja, noch mal. Ich bin unkonzentriert, wer von euch... Also ich könnte jetzt was sagen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt was sagen darf gerade. Kuju aus Hamm hier, ja? Doch, jetzt ja, du zerrst ein bisschen, du bist also sehr, das Mikro sehr empfindlich gestellt, aber versuch's mal. Ja, das Problem. Entschuldigung, justier mal dein Mikro irgendwie runter, die Empfindlichkeit ist viel zu hoch gedreht. Geh mal bitte in den Raum mit dem Papagei, da kannst du die Einstellung testen. Oder Hallo? Ist das besser? Jetzt ja. Jetzt ja. Okay. Ja, ich habe auch gerade hier auf dem Handy den Client installiert, weil ich keinen PC in der Nähe habe. Und ich war jetzt gerade hier auch ein bisschen erstmal überfordert, wie ich das bedienen muss. Okay, also ganz kurz, ich habe das vorhin verfolgt, unseren Antrag aus Hamm. Das ist, wie schon gesagt wurde, nicht der Martin Keschtschüss, der nicht zu den Gründen, zu den Grünen gewechselt ist. Also der ist wirklich weg. Das ist der Martin Böcke, der auch mal hier in Hamm als Direktkandidat für die Bundestagswahl zum Beispiel, für die Landtagswahl war das, angetreten ist. Und und der Martin Böckel und ich, wir sind eigentlich so die beiden Einzigen, die, ich sag mal, noch nicht mal hier richtig aktiv irgendwie uns treffen oder so, weil das alles irgendwie eingeschlafen ist. Aber wir sind die beiden, die hier noch kommunizieren miteinander. Und jetzt eben in erster Linie ist es so, dass ich die Plakate aufhängen werde, weil dann Martin Böckel auch nur noch so semi-aktiv ist. Und ich brauche auch keine Unterstützung. Das sind nur 40 Stück, die ich dort bestellen möchte, weil ich nur die Hauptstraßen so ein bisschen plakatieren will, bevor hier gar nichts hängt. Weil ich habe es ja gerade gehört, es sind 25 oder 26 neue Mitglieder da. Ich sehe da nämlich momentan auch Potenzial. Und deswegen fände ich es schade, wenn wir hier nicht mit ein paar Plakaten hängen würden. Und dann hat er ja auch schon der Ralf Hurnik gesagt, beziehungsweise geschrieben auf die E-Mail mit unserem Antrag, dass er als Dritter das unterstützt, dass es gemäß der Satzung ja funktioniert. Und ich wollte nur mal kurz bestätigen, was vorhin gesagt wurde und danke sagen, dass wir das dann jetzt nicht bekommen. Und zur Abwicklung jetzt noch eine Frage von mir. Wir wollten eben natürlich, dass es dann direkt vom Landesverband bezahlt wird aus unserem VKV-Budget. Müssen wir die Rechnung dann auf den Landesverband ausstellen lassen oder wie muss die Rechnung aussehen, die der P-Shop erstellt? Weil ich muss ja dort eine Rechnungsadresse angeben. Da kriegst du Hinweise geschickt, das machst du alles über den P-Shop und da kriegst du genaue Hinweise geschickt, wie das ablaufen muss. Alles klar, gut. Dann hätte ich noch einen Punkt, der mir unter den Nägeln brennt. Der Martin Keschtschüss ist, als er gegangen ist, hatte auch mehr oder weniger die Zugänge zu unseren E-Mails-Accounts info@piratenpartei haben und presse@piratenpartei haben mitgenommen. Ich habe ihn jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Ich bekomme die Zugangsdaten nicht. Das Hosting erfolgt auf Landesebene. Ich habe jetzt schon zweimal an Technik, ich habe also zwei... Kann ich dich kurz unterbrechen, weil das ist wirklich sehr, sehr krächzend, was hier ankommt. Ich habe jetzt gerade noch verstanden, du hast an Technik geschrieben, das wäre in Ordnung. Schreib das bitte noch parallel an Vorstand@, dann kümmern wir uns darum und leiten das weiter. Das müssen wir per E-Mail hier nicht klären. Okay. Alles klar, okay, danke. Und danke für deinen Einsatz und dass du da Plakate hängst. Ciao. Okay, dann Reinhard, du warst jetzt, glaube ich, dran. Ja, ich wollte meinen Beitrag wiederholen. Wir können der Landesregierung immer mal Beihilfe geben im Torbrowser-Betreibung und sicher das Internet können wir mal eine gute Veranstaltung machen und laden die Landesregierung ein. Wäre mal was Neues. Ja, ich gehe mal davon aus, sie werden damit eine Bauchlandung machen, aber die nächste Krypto-Party, die wir hier veranstalten, das wäre eine gute Idee eigentlich für den Hinterkopf, die Landesregierung dazu mal einzuladen. Wer auch immer die Macht, möge daran bitte denken. Andreas, jetzt bist du dran. Ja, guten Abend. Ich weiß nicht, seht ihr meine Wortmeldung 21.16 Uhr im Mumble-Chat oder sieht man die gar nicht? Nein, die sieht man nicht. Interessant. Ich wollte mal fragen bezüglich P-Shop. Die haben ja diese ganze Wahl Materialien, es sind ja hinter so einer Anmelde-Wall. Jetzt gibt es da eine E-Mail-Adresse für den VKV Rheinkreis Neuss. Die ist aber nicht auf mich umgeleitet. Jetzt habe ich den Bastian schon zweimal angeschrieben. Wie komme ich mal an diese Zugänge ran? Ich würde die gerne haben. Ich bin hier Büropirat, gewählt seit über einem Jahr. Die Adresse geht nicht auf mich. Würde ich ganz gerne auf mich haben. Wie kann man das mal hinkriegen, kurzfristig? Das fällt in den Bereich von Helga. Ich habe deine Mail dazu gesehen im Tracker. Helga, was kannst du dazu sagen? Das ist tatsächlich dort ein Technikproblem. Da habe ich das auch die Technik auch schon für angeschrieben, weil auch selbst wir als Landesvorstand haben keinen Zugriff auf die neueste Queue. Also wir können da selber nicht drauf zugreifen, auf die Mails, was mich selber auch ein bisschen wundert, weil auch viele andere VKVs haben da Zugriff. Auf diesen nicht. Ähnliches Problem hat ja Viersen auch, weil die gar keinen Zugang zum Zentraleinkauf haben. Also die haben noch nicht mal einen bekommen. Viersen hat jetzt auch keinen Büropiraten, aber Andreas ist ja Büropirat schon lange. Wie können wir das klären? Technik, wenn die angesprochen wird, eigentlich sind die doch recht zügig, wenn diese Probleme kriegen. Ja, ich weiß auch nicht, woran es da noch hakt. Also es ist bekannt, es ist auch angegeben worden von Andreas. Ist ja, ich glaube, da brauchen wir noch einen PGP-Schlüssel. Bitte? Entschuldige, ich habe drauf gedrückt. Ich wollte nur sagen, 21.16 Uhr Wortmeldung Andreas Wagner, 21.20 Uhr Wortmeldung Isan, deutlich sichtbar. Ja, im Zuhörerraum, aber nicht bei uns oben. So, eine andere Sache. Worauf wollte ich denn raus? Also, wir haben einmal das Problem, dass Andreas im Moment nicht auf das RT zugreifen kann, aus irgendwelchen Gründen. Da versuchen wir da auch eine Lösung für zu finden. Und zwar für mich persönlich auch schnellstmöglich, aber zu denen kann ich selber nicht direkt eingreifen. Ich kann es also auch nur weitergeben und da nochmal nachhaken, wie es aussieht. Es ist aber leider keiner der Beteiligten da, der das machen könnte. Obwohl doch, unten sehe ich noch jemanden, der vielleicht das machen dürfte, aber da bin ich mir so ein ganz... ich glaube, es fehlt noch ein PGP-Schlüssel, der noch da sein müsste, aber der ist für den RT auch relevant, sollte auch vorhanden sein. Protokoll ist ja alles schon da. Achso, okay, Pac-Man kann es nicht, danke. wer auch immer das machen kann. Dann würde ich bitten, dass du dich da nochmal gleich oder morgen noch mal eine Mail hinschickst und das versuchst nochmal zu klären, weil wie gesagt, ich habe die Mail auch gesehen von Andreas und das muss ich ja irgendwie auflösen lassen. Ich habe noch eine zweite Bitte. Es gibt eine E-Mail-Adresse büro@neusspiraten irgendwie NRW. Die ist wohl auch beim Landesverband gehostet. Da kommen zu 100% Spams drüber, irgendwie 3 Stück am Tag oder so ähnlich. Ich möchte diese Adresse nicht mehr auf mich geroutet haben. Oder ihr baut einen anständigen Spamfilter ein. Danke. Gut, ich möchte jetzt nicht kommentieren. Ganz kurzen Hinweis, was die Wortmeldung angeht. Ich habe hier in meinem Tree keine um 21.16 Uhr von Andreas Wagner. Und ich habe die von Isan 21.20 Uhr, die habe ich drin. So, damit waren wir aber jetzt, glaube ich, durch. Ne? Dann kommen wir jetzt eine Wortmeldung. Ja. Dauerte etwas, bis ich es eingetippt habe. Ich habe das W vorher nicht gefunden. Frage an den Andreas Wagner. Welche Zugänge waren das nochmal? Von welchem KV? Das habe ich leider nicht mehr mitgekriegt. Das ist für den VKV Rheinkreis Neuss. Alles klar, danke dir. Ja. Okay, dann sind wir jetzt in Zeile 574. Die Demos Safe Your Internet in Nordrhein-Westfalen. Gibt es hier Menschen, die dazu etwas sagen wollen, was mitzuteilen haben? Ja, kleiner Blick. Stand der Dinge, zumindest das, was jetzt mir bekannt ist, ich weiß jetzt von einer Menge Demos, die jetzt auch stattfinden werden. Erstmal die vier großen, die überall bekannt sind, hoffe ich zumindest. Also wir haben eine Demo in Düsseldorf, ich glaube, Frank, das dürftest du am besten wissen. Dann haben wir eine Demo noch in Köln, eine in Dortmund und auch eine in Bielefeld. Jetzt höre ich auch noch von weiteren Anmeldungen, unter anderem in Aachen und auch in Kempen ist das. Da ist auch noch eine geplant, beziehungsweise auch Witten, weiß ich auch, dass sie so eine Art Auftaktveranstaltung noch machen wollen. Das werden aber dann wohl etwas kleinere werden, gehe ich mal von aus. Zumindest wohl nicht die Größe der vier größeren Demos da jetzt irgendwie untergraben soll. Es gibt, glaube ich, auch schon Planungen, dass irgendwas mit Düsseldorf und Köln auch noch passieren soll. Kempen ist das, genau. Da habt ihr aber einen Tipp noch gegeben, dass die es auch als Auftaktveranstaltungen geben sollen, die dann halt nach Düsseldorf bzw. nach Köln führt. Also von Kempen aus ist natürlich Düsseldorf da um einiges besser. Von Viersen aus wäre beides sogar möglich, was da auch schon mal angedacht war. Aachen bitte ich auch gerne drum, dass sie sich dann eher den Kölnern nochmal anschließen und das vielleicht dann auch als Werbung für die Demo noch nehmen. Einfach damit auch die größeren Demos auch groß werden. Ich möchte euch das ungern nehmen, aber das wäre da mal ein Ding. Zum 21.3. kann ich aber leider nichts sagen. Das müssen wir hier machen. Genau. Darf ich noch ergänzen? Das hatte ich oben schon reingeschrieben. Hatte ich befürchtet, bitte, ja. Ich ergänze nur insofern, dass also dieser Zusammenschluss von STI und den Piraten, da hat sich auch angeschlossen federführend die europaweite Stopp-ACTA-Organisation. Die haben mich auch angeschrieben und listen auch alle Demos auf und die sind im Moment beim Stand von 68 Großdemonstrationen, dazu zählen diese vier, in Europa. Gibt auch eine schöne Karte dazu. Genau, ja, die Karte, den Link kennt ja jeder, dann schreiben wir den auch nochmal rein. Ich habe den Link jetzt gerade nicht parat, aber wenn du ihn hast, sieht gut aus. selbstinternet.info/demo. Kriegen wir hin. Was ich sagen wollte, die ist immer schön, so eine Großdemo anzukündigen. Und je mehr Großdemos es werden, desto größer sind die Chancen, dass die einzelnen Demos halt nicht mehr so groß werden. Das waren leider eine ganze Menge Diskussionen so in den letzten Tagen und Wochen, auch gerade halt mit den Menschen über Discord halt, ist teilweise schwierig. Ich meine, viele können auch nicht weite Strecken fahren, wegen aus Kostengründen und so weiter. Wir werden sehen, der Hinweis, dass natürlich viele kleine Demos im Umkreis einfach Menschen wegnehmen von den Großdemos. Ich glaube schon, dass der angekommen ist. Und jetzt sehen wir einfach, was dann halt nächste Woche passiert. Ich glaube aber schon, dass die Mobilisierung ja insgesamt immer noch weitergeht und die Kampagne, die die Befürworter gerade fahren, die ja so schräg sind in ihrer Argumentation, ich denke mal, das hilft uns nur und bringt noch mehr Leute auf die Straße. Und jetzt haben wir eine Wortmeldung von Sami und dann nach Andreas. Ja, Frank, ich verstehe deine Argumentation ja gut. Die vielen kleinen Demos, die nehmen den großen die weg, die da eigentlich noch hinkommen würden. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, ich sehe es gerade hier in Paderborn, wo ich leider nichts tun kann, weil ich in Hamburg bin an dem Tag und weil ich zum BPT bin etc. Ich kann das nicht unterstützen, ich tue es nur bei denen schriftlich. Bei uns gibt es die Antifa Paderborn und bei uns gibt es das Bündnis gegen Rechts Paderborn. Die tun sich zusammen mit dem linken Forum, in dem ich ja mit im Vorstand bin, und was mit links übrigens nichts zu tun hat. Und die wollen eine Demo machen. Kann ich nur unterstützen. Und ich würde sagen, wenn in solchen Städten, Paderborn ist eine kleine Großstadt, wenn in solchen Städten so etwas passiert, ist das für die Anwohner und für die dort Lebenden ungeheuer wichtig, weil da was passiert. Und insofern sollte man das nicht unbedingt boykottieren durch den Aufruf, macht keine Kleinen, kommt alle zu den Großen. Denn nicht jeder möchte einfach sich in Zug steigen, um in eine Großstadt zu fahren und da auf so einer Riesendemo mitzulaufen. Der Motor, etwas Eigenes aufzuziehen, etwas Eigenes zu machen, ist sehr groß. Und insofern verstehe ich das auch. Ja, falls das, also das sollte jetzt hier nicht als Boykottaufruf verstanden werden, das würde, also das mal habe ich so nicht gemeint. Das ist nur halt der Hinweis halt in den näheren, also je näher man den großen Städten kommt, wo Demos angemeldet sind und da noch in der Nachbarstadt quasi was anmeldet, nehmen wir jetzt mal Mönchengladbach oder Wuppertal, das sind halt die Städte, wo es dann halt hier von Köln und von Düsseldorf halt die Menschen wegnimmt. Paderborn, Bielefeld und so ist eine andere Geschichte. Außerdem, es wird da demonstriert, wo die Leute demonstrieren wollen. Und das ist auch gut so. Und wenn es ganz viele sind, ist es auch klasse. Wie gesagt, wir haben ja mit denen diskutiert. Teilweise gibt es gute Gründe, warum halt in den kleineren Städten eine Demo gemacht wird. Ich habe ja auch gesagt, die finanzielle Situation von manchen, auch gerade weil es viele Schüler sind und so, völlig nachvollziehbar. Und habe aber trotzdem das Argument gebracht, dass auch eine Großdemo natürlich ein großes Einzugsgebiet hat. Und ich denke, es werden genügend Leute überall auf der Straße sein. Aber danke für den Hinweis und wenn ich mich da falsch ausgedrückt habe, würde ich jetzt vergeben. Alles in Ordnung. Andreas, bitte. Ja, ich möchte noch was zu dem Thema Save the Internet sagen. Zwar haben wir uns überlegt, dass wir hier in Meerbusch am 21., also den Donnerstag vorher abends, in einer Gaststätte, wo wir noch nicht sicher sind, welche das sein könnte, zu einem Diskussionsabend zu dem Urheberrecht, Artikel 11, 13, 12 und so weiter, aufrufen möchten. Und wir wollen auch noch dazu aufrufen, gemeinsam am 23. mit der Bahn nach Düsseldorf zu fahren. Das heißt, wir würden an ein paar Haltestellen angeben, wer dann wo steht, dass man sich zusammentun kann und hinfahren kann, dass so ein bisschen Gemeinschaft dabei rumkommt. Okay, hört sich gut an. Wie wollt ihr mobilisieren jetzt für den 21., also dass da auch Menschen hinkommen? Das ist noch eine gute Frage. Wir haben natürlich noch die Möglichkeit, auch in die Lokalpresse zu kommen, weil die erscheint ja sonntags und mittwochs und der 21. ist donnerstags. Da könnten wir noch rein. Und wir könnten noch die Chance nutzen, natürlich hier über Facebook und Ähnliches das zu verbreiten. Ja, also würde ich nur empfehlen, wenn ihr das wirklich vorhabt, das schnellstmöglich zu machen. Beides Male, also beide Ausgaben Presse zu nutzen, weil das ist immer nach wie vor immer noch sehr, sehr wichtig und wird auch viel gelesen. Weil es bringt nichts, eine Veranstaltung zu machen, wenn ihr dann da zu dritt oder zu viert nur selber seid. Jo. Okay, aber es hört sich nach einer guten Aktion an. Und auch das gemeinsam hier hinfahren sicherlich. So, Helder, hast du auch noch eine Wortmeldung? Entschuldigung. Ja, es ging jetzt nur auch an den Einwand von Sami nochmal. Also es war auch von mir aus nicht so gedacht, dass ich jetzt alle kleinen Demos jetzt hier verbieten will, um Himmels Willen. Bei mir ist es lieber, wenn jemand nur zu einer kleinen Demo hingehen kann und die großen doch lieber meidet, kann ja auch Gründe dafür geben, das kann ich auch nachvollziehen. Und trotzdem irgendwie noch ein Zeichen setzen will, kann das gerne tun, soll das auch machen, gerne. Also mir ist es immer noch lieber, der ist dann auf einer kleinen Demo als gar nicht. Also ruhig machen, also kein Ding. Für Meerbusch, also die Idee nochmal so eine Veranstaltung noch da voranzuführen, finde ich auch sehr, sehr klasse, könnte man auch gerne kopieren, auch in andere Städte. Würde ich gerne auch nochmal irgendwie aufgreifen. Ja, ich denke mal, da ist jetzt die Zeit wirklich extrem knapp, weil du musst einfach seriös einladen, damit da auch Menschen hinkommen. Und du brauchst natürlich auch jemanden, der dann halt dasteht und auch fachlich fundiert etwas zum Thema sagen kann. Und das möchte Andreas gerade nochmal herausstellen. Ja, genau dazu wollte ich gerade noch was sagen. Deswegen wollen wir auch nicht zu einem Informationsabend dazu einladen, sondern zu einer Diskussion. So dass wir also nicht dort den Wissenden haben, weil ja, da war halt kein, der da so tief drin ist, der möglicherweise jemandem, der von der anderen Seite kommt und da tief drin steckt, dann das Wasser nicht reichen kann, sondern wir wollen zum Diskussionsabend einladen, sodass wir dort also das offener gestalten. Ja, Moment, aber auch bei einem Diskussionsabend brauchst du eine fachliche Kompetenz. Also wenn dann halt ein Komponist, ein Urheber dahin kommt, der unbedingt von einer Verwertungsgesellschaft vertreten werden will, dann muss ja da auch ein Gegenpart zu sein, der halt sagt, was an dem System nicht so richtig ist und was anders sein könnte. Also da darfst du dir versichert sein, dass wir das durchaus hinkriegen werden. Ja. Okay, gut. Dann hatte ich das vielleicht gerade falsch verstanden. Danke. Ja, bin gespannt. Dann würde ich gerne noch den 21. erwähnen, den Blackout Day. Da hat Wikipedia ja vorgelegt, es ist auch durch die Presse gegangen, ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Wikipedia ist ja auch, oder sieht sich auch durchaus betroffen von der Neufassung des Urheberrechts und hat halt beschlossen, am 21., also zwei Tage vor dem Demo-Tag, am Donnerstag, den Zugang zur Wikipedia komplett abzuschalten, mit dem Hinweis auf die Neufassung des Urheberrechts. Und sie werden an diesem Tag eine schwarze oder ich glaube schwarze Seite bringen und auf ihre Kritik und auf den Demo Samstag am 23. auf die europaweiten Demos hinweisen. Finde ich eine sehr coole Geschichte. Und jetzt ist Folgendes, Piraten sind ja auch schnell, was sowas angeht. Unsere Technik hat ein Plugin gebaut, WordPress-Seiten, so das auch so geschaltet ist, dass am 21.03. derjenige, der dieses Plugin installiert hat, ebenfalls eine schwarze Seite mit dem Hinweis auf Selfie Internet und auf die Demos geschaltet bekommt. Für 24 Stunden. Und eine Frage wäre jetzt, ob wir uns als Landesverband NRW an dieser Aktion beteiligen, das heißt auch unsere Seite schwarz schalten. Und da bitte ich mal um Wortmeldung. Marco, bitte. Eigentlich eine Frage, weil du jetzt sagtest, unsere Technik, wir sprechen aber von dem gleichen WordPress-Plugin, ja? Was hier gerade in MetaMost umgeht. Ja, was durch unsere Technik durchaus angepasst wurde, ja. Okay. Ja, gibt es dazu Wortmeldungen? Seid ihr begeistert? Sollen wir das tun oder nicht? Andreas, bitte. Ja, ich finde, das ist eine tolle Idee. Noch geiler wäre das natürlich, wenn man andere Websites noch erreichen könnte, ich weiß nicht, ob wir da Kontakt haben, dass man da irgendwie so eine Bewegung draus machen könnte. Da weiß ich natürlich nicht, ob das überhaupt schaffbar ist, aber diese 370 Foren, die sich da gemeldet haben, vielleicht kann man, ich weiß nicht, ob da jemand Kontakt zu hat, ob da jemanden kennt, ob man sowas mit reinbeziehen könnte. Also das groß aufziehen. Ich weiß aber nicht, ob wir das leisten können. Ich denke mal, da bewegt sich gerade einiges, weil dieses Plugin ist just heute Abend, glaube ich, als offizielles WordPress-Plugin halt im Repository erreichbar. Das heißt, jeder kann sich das runterladen und einsetzen. Aber ich glaube, da wird es in den nächsten Tagen, wir haben ja heute den 14., noch einiges an Diskussionen zu geben. Ja, ich würde das gerne. Ich lese kein MetaMost, deswegen weiß ich davon nichts und das muss bei mir erstmal sacken. Also ich bin nicht hellauf begeistert, aber auch nicht abgeneigt, aber ich muss erstmal gerade sacken lassen. Okay, ich wäre hellauf begeistert und würde es als Ausrufezeichen empfinden. Marco, bitte. Ja, nur als Info, ich habe in Zeile 584 diesen Link reingesetzt und es ist halt auch noch in Planung dazu, einen Blogbeitrag zu schreiben, warum, weshalb und wie man das installiert. Danke für die Info. Ja, machen wir mal kurz eine Abfrage. Helda, was meinst du dazu? Ja, ich bin auch von solcher Art von Aktionen immer begeistert. Alles, was irgendwie ein bisschen quer aussieht, kann gerne genutzt werden. Da es ja hier nur um einen Tag geht und auch kein Streik in dem Sinne, bin ich schon dafür. Also. Bernd? Ja, ich lese gerade oder ich habe gerade mal den Link hier verfolgt, den Vako gerade erwähnt hat. Ich dachte, das wäre eigentlich nur eine schwarze Seite und das fände ich halt wenig witzig, weil wenn das Anbieter machen, die eben, ich sag mal, also ein bisschen blöder an, halt quasi ursächlich betroffen sind, also die halt tatsächlich mit dem Content oder von diesem Content, den sie da anbieten, leben oder deren Geschäftsmodell das ist, dann wäre das ein bisschen unglücklich, weil wir sind quasi diejenigen, die als politische Gruppierung die Lösung oder Lösungen dafür anbieten oder so Lösungen dafür ins Gespräch bringen. Jetzt ist ja auf dem Screenshot, der da mit abgebildet ist, gibt es ja jetzt quasi dann auch die Erklärung dafür, also warum, weswegen und so weiter und warum wir warum quasi die normale Seite nicht erreichbar ist, das finde ich gut. Also wir dürfen halt bei aller Begeisterung über solche Aktionen halt nicht ganz außer Acht lassen, dass quasi die, ich sag mal so, die Kette so läuft, dass jemand halt auf Wikipedia nachguckt, dort halt quasi irgendwie eine schwarze Seite findet oder was auch immer, irgendeine Sonderseite, zumindest nicht den gewohnten Dienst. Und als nächstes dann eben möglicherweise, also in diesem ganzen Ablauf halt, möglicherweise Erklärungen dafür sucht. Und ihr findet da entweder Erklärungen oder Lösungen auch. So. Und zumindest die Lösung, aber auch die Erklärung, die würde er bei uns finden. Und das sollten wir dann eben schon anbieten. Und nicht einfach sagen, nein, aber das scheint ja so zu sein mit diesem Screenshot oder mit diesem Plugin. Dann kann ich mich dafür auch durchaus erwerben. Dann ist das vielleicht gerade nicht deutlich geworden, Entschuldigung. Auch die Wikipedia, die wird jetzt nicht eine schwarze Seite machen, sondern sie wird halt auch auf den 23. hinweisen und sie wird auch auf den Grund hinweisen, warum sie keine anderen Services an dem Tag anbietet. Weil sie halt sehr starke Auswirkungen für ihre Arbeit, für ihre Präsentation, für ihre Zugänge und die ganzen Autoren sieht, die halt Material hochladen. Wie der Text bei der Wikipedia aussieht, weiß ich nicht. Sie werden aber auf jeden Fall auf die Demos am 23. hinweisen. Also sprich, derjenige, der auf die Wikipedia zugreift, der wird halt nicht die Info kriegen, die er will, sondern er wird fokussiert die Info vom Save Your Internet Demo Samstag bekommen. Und das wird halt auf den anderen Seiten, die sich an dieser Aktion beteiligen, auch sein. Es wird nicht schwarz sein und keiner weiß, was los ist, sondern fokussiert Hinweis auf den Protest und auf das Thema Upload-Filter und so weiter. Tatjana, hast du auch wie würdest du dich dazu stellen? Voll dafür. Ich stehe auf solche Aktionen. Go. Okay, also ich finde den Hinweis, den konzentrierten Hinweis auch gut. Wie gesagt, es ist nicht so, dass die Leute dann auf unseren Seiten verloren sind, weil sie werden auf die Demo hingewiesen, auf die Gründe für die Demo. Und das ist es allemal wert für diesen einen Tag. Ich revidiere meins von Enthaltung auf dafür. Und von den Zuhörern gibt es auch keinen Protest. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Geht das auch in Pink? Und noch was, also machen. Diejenigen, die hier selber eine Seite hosten, der Link zum WordPress-Plugin ist ja da. Man könnte jetzt kurz überlegen, wenn das mehrere machen, dann geht der Fokus weg von der Besonderheit, dass Wikipedia das macht. Ich glaube aber, es gibt so viele Seiten, dass das schon durchaus vertretbar ist, wenn auch. Können sich noch ein paar mehr finden. Und das macht vor allen Dingen die Wahrscheinlichkeit größer, dass da noch Leute draufkommen. Okay, soweit zum Blackout Day. Keine Wortmeldung weiter. Okay, dann kommen wir zu. Doch, da kommt noch was. Julio? Oder? Nee, war vielleicht das nächste. 588, Zeile 588, Gamescom Vorplanung. Da wollte ich nur darauf hinweisen: Termin habe ich ja oben schon mal gesagt, August. Da passiert schon eine Menge bei der Gamescom. Erstmal die Landesregierung, die sich jetzt rühmt, dass sie hier die Gamescom auch weiter in Nordrhein-Westfalen hat. Da ist eben sicherlich wieder ein bisschen, wie soll ich mal sagen, Unterstützung zugekommen. Und für hier wäre die Frage, welche Kapazitäten haben wir hier? Dabei meine ich allerdings nicht jetzt den Infostand vor der Messe. Davon gehe ich aus, dass der sowieso stattfindet, sondern vielmehr sich weiter inhaltlich einzubringen. Das ist im Bund auch ein Thema Und die Frage ist einfach, haben wir hier Interessenten in NRW, das mit zu betreuen, sich mit Bund zu vernetzen, vielleicht an die neuen Mitglieder sowas ranzugeben oder zu versuchen, die dafür zu interessieren und so weiter. Bernd, bitte. Ja. Ja, neue Mitglieder, hier ist mal ein gutes Stichwort. Das sollte man auf alle Fälle im Hinterkopf behalten. Vielleicht ist das tatsächlich auch eine ideale, ich sag mal, Startorientierungsmöglichkeit, sich einzubringen oder sagen wir, mitzukriegen, was Piraten so machen oder wie sie es machen. Die Veranstaltung selber, also ich war die letzten Jahre immer auf mindestens einem Infostand, manchmal auch auf zweien, also an zwei Tagen dort. Unterschiedliche Tage, auch unterschiedliche Zeiten. Erstens, ich würde das halt ungern ohne halt die Kollegen vor Ort, also KV Köln machen wollen, die Ilarian, auch der Ingo, die bringen sich da immer sehr viel ein mit sehr, sehr viel Engagement. Aber Engagement ist das eine und Sinn und Zweck ist halt das andere. Und ich ärgere mich halt in den letzten Jahren, gleichwohl ich da war, ist ja nicht so, dass man da irgendwie oder sagen wir so, dass man den Blick verlieren sollte, also für die Realitäten. Ich habe einmal einen guten Standort erlebt und die letzten Jahre sind wir dort quasi immer mehr an den Rand gedrängelt worden und zwar halt dummerweise zu Standorten. Also ich rede jetzt tatsächlich vom Infostand, also das, was da über mehrere Tage hinweg aufgebaut ist oder aufgebaut wird, immer mehr an den Rand gedrängelt worden. Das ist sicherlich nicht optimal und da bleibst du natürlich auch unter den Möglichkeiten. Da muss man was Organisationen oder was eine Gesamtüberlegung für den Termin angeht, muss man da, denke ich mal, drüber reden. Ich würde gerne noch ein anderes Stichwort da reinschmeißen. Das ist letztes Jahr ausgefallen. Das sind die Video Days, die wohl jetzt oder zum Schluss in Berlin und Köln ausgetragen wurden oder veranstaltet wurden. Ist wohl nicht klar, ob das 2019 stattfindet. Im Zuge dieser ganzen Save Your Internet Kampagne und im Zuge der Demos und der Organisatoren und der Organisation und auch der Leute, die sich dort engagieren, die dort auftreten, die dort reden, ist wohl bei dieser ganzen YouTuber-Gemeinde, Influencer-Gemeinde, das ein sehr, sehr starkes Thema geworden und auch Piraten auch zum Thema geworden. Von daher behaupte ich einfach mal, dass möglicherweise die Video Days uns aufgrund dessen, mag der eine sicherlich nicht so gerne hören wollen, aber so ist das nun mal, möglicherweise mittlerweile uns näher stehen als der Gamescom, also als die ganzen Gamer, wenngleich vielleicht viele Piraten aus dem Gamer-Umfeld kommen, aber die Entwicklung ist, wie sie ist. Von daher sollte man auch eine Veranstaltung oder eine mögliche Veranstaltung sollte man zumindest mal in der Betrachtung behalten, ob da was passiert und da würde ich dann möglicherweise auch ein Engagement für im Augenblick zumindest mal wesentlich sinnvoller empfinden als zur Gamescom, so leid es mir tut. Ja, gibt es andere Wortmeldungen dazu? Also nochmal deutlich zu machen, worum es mir hier ging. Erstmal aufmerksam machen auf die Gamescom, die Geschichte Infostand vor Ort, das ist das eine. Da brauchen wir ganz klar die Unterstützung vom KV in Köln, keine Frage. Der sollte auch früh geplant werden, damit das mit den Standorten da frühzeitig auch bekannt ist und fest ist. Nämlich vom letzten Jahr meine, dass das sehr, sehr kurzfristig passiert ist und dann gibt's da öfter Probleme. Worum es mir hier ging, wäre tatsächlich überhaupt so eine Basis-Orga zu finden, die sich vielleicht auch fachlich zum Thema Kongress, wobei das auch schon sehr, sehr spät ist, oder fast, der Kongress steht ja schon fast, also zum Kongress oder sonst wo mehr inhaltlich beteiligt. Und dann zum Beispiel auch einen Link macht zu, ich sage jetzt mal hier Anja Hirschel oder sowas, Digitalisierung, also zu Bundesmenschen, die halt dann auch hier zur Gamescom kommen. Also ob wir hier in NRW das hinkriegen, wie gesagt, so eine Basis-Orga, nicht jetzt die Orga des Infostandes, sondern auch eine fachliche, inhaltliche Orga, um auch möglicherweise halt Neumitglieder also für die Ansprechpartner zu sein. Ob wir hier jemanden finden, heute oder das nächste Mal, ich will das auch nochmal ansprechen, kann das auch nochmal rumschreiben, weil derjenige oder diejenigen, die das vielleicht machen wollen, vielleicht gar nicht hier sind heute. Darum ging es mir eigentlich bei dem Punkt hier. Video Days, hattest du gesagt, weißt du noch gar nicht, ob die stattfinden? Also so 2018 sind die wohl aus Kostengründen abgesagt worden. Ich war einmal auf dem Weg zur Gamescom, kann ich mich erinnern. Da haben sie in der Lanxess Arena die Video Days, also zeitgleich veranstaltet, es war der gleiche Termin. Da war ein irrer Auftrieb. Das Publikum natürlich ein bisschen anders geartet, völlig klar. Wie gesagt, das wäre damals sicherlich auch nicht so das Umfeld für uns gewesen. Aber die Dinge ändern sich ja nun mal und entwickeln sich. Wie gesagt, im Zuge dieser ganzen Save-Your-Internet-Kampagne oder Problemstellung, haben sich da schon so ein paar Sichtweisen verschoben. Wir haben da vom Bund oder ich auch vor allen Dingen noch so ein paar Sachen vor, die auch noch nicht spruchreif sind, um möglicherweise da auch noch mal ein bisschen enger anzudocken. Keine Ahnung, was da passiert organisatorisch. Also die Tatsache, dass das eben noch nicht angekündigt oder terminiert ist, deutet eher darauf hin, dass das nicht stattfinden wird. Aber man weiß es halt nicht. You never know. Keine Ahnung. Wenn sowas stattfindet, wie gesagt, sollte man das nicht ganz vom Tisch wischen. Weil auch das ist eine der, ich sag mal, eines der Kernwählerschaften in Anführungszeichen oder Kernzielgruppen, wenn man so will, ähnlich wie bei der Gamescom. Genau, stimmt schon. Und ich habe gerade geguckt, also Video Days dieses Jahr gibt es nicht. Nichts zu erkennen. Account mit 40.000 Follower und nicht nachgenommen. Ja, das hatte ich halt auch gerade recherchiert, völlig klar. Aber wie gesagt, falls sich da irgendwas noch bewegt, ich weiß nicht, ob das schon alles definitiv ist, was da eine Terminierung angeht. Die Tatsache, wie gesagt, dass es nicht terminiert ist, lässt tatsächlich eher darauf hindeuten, dass es gar nicht stattfindet. Nur für den Fall, dass sollte man dann eben entsprechend, oder meinetwegen vielleicht auch 2020, wer weiß das, ja, sollte man eben entsprechend halt auch mit dem Ohr in der Schiene sein. Das wollte ich eigentlich damit nur initiieren. Genau, aber das ist auch ganz, ganz genau etwas, dafür suche ich halt, oder dazu wollte ich halt aufrufen, dass sich da Menschen finden, die ihr Ohr da an die Schiene legen, damit das halt nicht an uns vorbeiläuft. Das werden wir dann nochmal einen anderen Weg streuen und auch nächstes Mal nochmal erwähnen, oder zum nächsten Mal aufrufen, würde ich mal vielleicht sagen. Dass wir hier Menschen suchen, die sich um dieses Thema kümmern, weil das liegt nun mal in Nordrhein-Westfalen. Die Gamescom liegt in Nordrhein-Westfalen, die Video Days waren in Köln. Und deswegen wären wir hier vielleicht diejenigen, sofern wir stemmen könnten, die das halt initiieren, dieses Basisteam. Okay, das ging es mir bei dem Punkt. Danke für eure Rückmeldung. Dann Zeile 595, Polizeigesetz und Sicherheit in NRW. Nur noch ganz kurz, auch vor dem Hintergrund, was wir hier im letzten Jahr gemacht haben zum Polizeigesetz, was ja leider verabschiedet wurde, oder erwartungsgemäß, wie auch immer. Trotzdem hat der Protest, den wir hier mit unterstützt haben und auch mit auf die Straße gebracht haben, etwas bewirkt, nämlich dass da viel darüber diskutiert wurde und nach wie vor auch wird, Gott sei Dank. Und es gibt halt nicht nur im Moment, immer noch in anderen Bundesländern, jetzt gerade in Sachsen und ganz aktuell in Brandenburg, Abstimmungen über neue Polizeigesetze und Verfahren, Gesetzgebungsverfahren zu neuen Polizeigesetzen, die alle in eine ähnliche Richtung laufen, nämlich mehr Strafen, frühere Eingriffsmöglichkeiten ohne den konkreten Verdacht, sondern mehr angenommener Verdacht, es könnte was sein und so weiter. Und das ist eine Diskussion, die auch bundesweit an vielen Stellen geführt wird von Bürgerrechtsgruppen, dass die Gesetze so nicht bleiben sollten, beziehungsweise einfach in der Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit notwendig ist für diese Art der Gesetzgebung, die immer so auf Kante an der Verfassungswidrigkeit vorbeigeht, beziehungsweise teilweise auch darüber hinaus. Es sind ja einige Verfassungsbeschwerden zu den einzelnen Polizeigesetzen in Arbeit. Ich war also am Sonntag, hier, da war es nochmal Bündnistreffen von verschiedenen Gruppen, also die auch für die Demo im letzten Jahr mobilisiert haben. Da ging es nochmal darum, wie macht man halt weiter. Und ein Ergebnis, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, war halt die Auswirkungen des Gesetzes zu registrieren, auf die Webseite zu packen dieses Bündnisses, die es ja nach wie vor gibt. Und dabei auch nochmal danke an Stefan aus Wuppertal, der das hauptsächlich betreut. Und weil das ist eine ganz wichtige Geschichte halt, wenn man auch in anderen Bundesländern über die neuen Gesetze und die Argumentation dagegen spricht, braucht man halt immer Anwendungsfälle aus der Praxis. Und da sind es nicht nur die vier weggesperrten Aktivisten aus dem Hambi, die sich ihre Finger zugeklebt haben, sondern halt auch eine Meldung aus Bonn, wo dann plötzlich in einem Gebiet Leute kontrolliert worden sind, ohne Verdacht, mit inklusive Kofferraum aufmachen und in Augenscheinnahme von Taschen, was viel mehr ist, als bisher möglich war, weil bisher ohne einen konkreten Verdacht, dem man nachher auch nachgehen konnte, durfte die Polizei nicht in Taschen reingucken, das darf sie jetzt. Und dass das tatsächlich angewendet wird und tatsächlich gemacht wird und gegen wen das angewendet wird, ob das halt gegen Menschen gemacht wird, die halt so aussehen, ne, wie man das halt meint, oder ob das gegen den Banker gemacht wird, was eher selten der Fall ist, das gilt es halt zu dokumentieren und aufzuschreiben. Und das hat die Gruppe halt am Sonntag hauptsächlich beschlossen, dass sie die Webseite dazu aufbereiten will. Und ich finde, es steht Piraten gut an, auch das weiter zu beobachten. Wir waren die einzigste Partei, die das weiter verfolgt hat. Linke sind auch noch dabei, allerdings sind Linke ab im Moment ein bisschen, würde ich mal sagen, ins Hintertreffen geraten, weil die nämlich in Brandenburg bis auf ein paar wenige Abgeordnete mitgestimmt haben bei der dortigen Verschärfung des Polizeigesetzes. Und da sind einige Mitglieder der Linken jetzt ziemlich stinkig auf die Abgeordneten in Brandenburg. Also haben wir da, was unser ursprüngliche und alte Wahlkampfaussage hier beim Grundgesetz, da sind wir konservativ. Da haben wir jetzt fast ein Alleinstellungsmerkmal, muss man sagen, weil alle schrauben halt dran rum, inklusive FDP und dann auch die Linke. Und ja, das finde ich eigentlich eine gute Sache und würde das hier auch gerne weiter verfolgen. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet und wollte mal hören, ob jemand dazu eine Anmerkung hat oder das unterstützen möchte oder wie auch immer. So, gar nichts ist natürlich nicht toll. Dankeschön wenigstens, Bernd. Ja, ja, dachte ich mir auch gerade, aber nichtsdestotrotz. Also, ich finde es erstmal gut, was du gerade vorgetragen hast. Ich finde es auch gut, sich da zu engagieren. Man kann sicherlich über Inhalte oder Ausprägungen immer diskutieren. Das sollte man auch. Das sollten wir ebenfalls tun. Ich weiß nicht, warum die Linken in Brandenburg dafür oder warum die so abgestimmt haben, wie sie abgestimmt haben. Das Problem ist halt, also das Thema ist ein hochinteressantes Thema, keine Frage. Das Problem ist halt immer, dass es halt sehr schnell sehr kompliziert wird, sehr komplex wird und man natürlich auch sehr, sehr viel Hintergrundwissen, Hintergrundinformationen, möglicherweise auch Gesetzestexte oder auch Gesetzesentwürfe am besten dazu haben müsste, haben sollte, um da valide sich drauf einzulassen oder auch mitdiskutieren zu können. Das macht es halt ein bisschen sperrig nachher, so ein Thema. Und das kann ich halt auch nachvollziehen, dass halt dann die Resonanz halt eben nicht so wirklich überschäumend ist, gar keine Frage. Ich würde vielleicht auch mal in eine Richtung überlegen, wie man solche Themen aufbereiten kann, damit es einfach mehr Menschen oder mehr Leute bei uns vor allen Dingen, also mehr Piraten möglicherweise interessiert, die sich dann halt eben auch in AKs oder AGs je nachdem halt da auch einbringen können. Das ist vielleicht, dass man da aber auch so ein bisschen in Richtung Pack an überlegen kann, wie kann man denn so ein Thema mundgerecht möglicherweise servieren, aufbereiten, damit es halt mehr Leute interessiert und anspricht. Weil wichtig ist es gleichwohl. Ja, wichtig ist es definitiv. Und es ist, geht ja auch nicht jetzt darum, über Gesetzestexte so im Einzelnen zu sprechen, sondern es geht darum, jetzt konkret hier zum Beispiel zu dokumentieren, wie sich denn die Meldungen und wie sich halt der Umgang der Polizei mit den Menschen verändert. Was beim Fußball passiert demnächst, wie sich da Dinge ändern. Und wir haben ganz aktuell heute beschlossen, wird das auch dann wieder Gesetz, die Überprüfung von Dieselfahrverboten mithilfe von Videoüberwachung und Scanning. Unfassbar eigentlich. Aber das ist ein guter Punkt, sich Dinge zu überlegen, wie wir Informationen aufbereiten, beziehungsweise wie wir ein Thema aufbereiten, wie wir eine zunehmende Überwachung aufbereiten, um die es ja schließlich geht. Das ist spannend und würde ich auch gerne mal darüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob da eine Vorstandssprechstunde geeignet ist oder in welchem Rahmen wir das mal machen. Müssen wir auch mal was zu überlegen. Aber vielleicht gibt es ja auch mal in den nächsten Wochen irgendwie Anregungen von außen, wie wir mit so einem Thema umgehen. Ja, ich wollte es, wie gesagt, hier nochmal erwähnt haben und vor allen Dingen, dass es halt eine Menge Leute gibt, die sich da weiter mit beschäftigen. Also die ganze Diskussion mit den Polizeigesetzen hat in Deutschland wieder mobilisiert, was auf jeden Fall positiv ist. So, und dann sind wir ja schon fast durch. Zeile 601, Anträge zum nächsten LPT. Die kann man schon ausarbeiten und kann man auch schon einstellen. Und da kann man sich auch schon Leute suchen, mit denen man Dinge überlegt. Und da wollte ich nochmal ganz konkret darauf hinweisen, damit da halt nicht so eine Hektik kommt, wenn dann plötzlich wieder der Antragsschluss ins Haus steht. Wir werden den Link zum Antragsportal jetzt jedes Mal nochmal erwähnen und auch ins Protokoll setzen. Vielen Dank schon mal jetzt dafür und dass auch jetzt da steht. So, hat noch jemand irgendetwas, was wir hier besprechen sollten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommt zum Schluss wieder die Anmerkung, der Hinweis. Falls ihr Infostände macht, auch jetzt zum Beispiel zur Demo vielleicht noch oder die Veranstaltung in Meerbusch als Diskussionsveranstaltung im Vorfeld der C4-Internet-Demo, tragt die bitte in den Infostandkalender ein. Der Link ist hier im Protokoll angegeben. Gleiches gilt für Mitgliederversammlungen und sonstige Veranstaltungen. Nur wenn das im Kalender eingetragen ist, dann gilt auch ein Versicherungsschutz für die Veranstaltung. Außerdem macht man damit natürlich Werbung. Dann bedanke ich mich. Da kommt eine Wortmeldung. Bitte, dann ganz schnell, dann sind wir am Schluss. Mein Gott, jetzt kommt aber hier ein Schar. Bin ich zu hören? Ja, du bist zu hören. Okay, weil neue Installation. Wir würden gerne nochmal mit euch sprechen gleich. Dann oben im Lichter. Machen wir gleich. Okay, zieht ihr uns dann bitte hoch. Danke. Genau, das war das. Okay, dann darf ich mich aber hier bei euch bedanken und verabschieden, dass ihr so zahlreich zugehört habt. Beim Protokoll, Isan, vielen Dank. Auch bei Baku und Isan für die Vorbereitung, für die vielen Anträge, die aufzubereiten waren. Und an meine Mitvorständler, dass sie auch hier dabei waren. Danke dir, Frank, für die gute Leitung. So, dann muss ich jetzt noch die Uhrzeit sagen. Es waren, glaube ich, 22.15 Uhr. Ist die Sitzung dann beendet. Vielen Dank für die Aufzeichnung und bis zum nächsten Mal. Lädst du bitte noch den für die nächste Sitzung ein? Ah, okay. Ja, danke schön. Und zwar ist der nächste Termin am 28.03. um 20.30 Uhr. Und dann freue ich mich, euch alle wieder vorzufinden. Dabei. Und dass ihr dabei wart, habe ich schon gesagt. Vielen Dank. Bis bald. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.